eine Gesellschaft, in der die Stärkeren sich entfalten können, damit den Schwächeren in unserer Gesellschaft geholfen werden kann. Das ist das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft. Das müssen wir in unserem Land leben. Das hat sich in 60 Jahren bewährt und das muss fortgesetzt werden. Ungefähr 10 Minuten später ein Aufgebot von ca. 8 Polizisten mit Maschinengewehren an der Haustür, hat geklopft, gemacht wie verrückt und hat uns dann komplett verhaftet, ohne Grund und ohne alles. Die Familie wurde in die Psychiatrie gesteckt. Dann ist Folgendes passiert: Unser Wohnhaus wurde in Brand gesteckt, meine Kinder zusammengeschlagen, halbtot geschlagen, ich wurde zusammengeschlagen. Also es sind 20, 30 Straftaten. Die hat die Polizei teilweise selbst ausgeführt. Unser Nachbar hat Beweise, aber wir aus Sicherheitsgründen haben ja damals nichts gemacht, weil wir Angst hatten, wir werden umgebracht. Weil der Erbauer von diesem Haus, wo das ganze Haus gebaut hat, die Baufirma, dieser Mann hat seine Frau erschossen, seine 2 11-jährigen Kinder und sich selbst anschließend erschossen. Alle Jungunternehmer sind nicht mehr am Leben, die sind alle tot. Durch Autounfälle, durch irgendwelche Unfälle am Bau, wo ein Gerüst umgefallen ist, der Jungunternehmer wurde erschlagen. Gibt es eine Person, die jetzt im Besitz ihres Vermögens ist, die nicht in irgendeinem Amt ist? Normaler Mensch zum Beispiel. Nein, nein. Also alle Personen, die jetzt ihr Eigentum haben, sind entweder Richter oder sind Staatsanwälte, ja, oder Rechtsanwälte, ja. In der letzten Zeit werden wir auch durch die Polizei nachts konsultiert um 1 Uhr, wo dann fotografiert wird, alles rund ums Haus und allem drum und dran. Die kommen mit 4 Mann und du nun schon 1 Jahr, 1,5 Jahre. Dann kam dann eines Tages die Polizei ins Haus und hat uns dann erklärt, wir sollen sofort der Ottweiler verschwinden oder wir werden weggeschafft. Nochmal, oder was? Wir werden weggeschafft. Weggeschafft heißt, wir haben das gemerkt, ich wurde verhaftet, ohne Grund. Wir waren in Luxemburg wegen Geldgeschäfte und kamen abends um 9 Uhr nach Hause freitags und dann wurde ungefähr 10 Minuten später ein Aufgebot von ca. 8 Polizisten mit Maschinengewehren an der Haustür, hat geklopft, gemacht wie verrückt und hat uns dann komplett verhaftet. Ohne Grund und ohne alles. Die Familie wurde in die Psychiatrie gesteckt. Dann ist Folgendes passiert. Unser Wohnhaus wurde in Brand gesteckt, meine Kinder zusammengeschlagen, halbtot geschlagen, ich wurde zusammengeschlagen. Also es sind 20, 30 Straftaten. Die hat die Polizei teilweise selbst ausgeführt. Unser Nachbar hat Beweise, aber wir aus Sicherheitsgründen haben ja damals nichts gemacht, weil wir Angst hatten, wir werden umgebracht, weil der Erbauer von diesem Haus, wo das ganze Haus gebaut hat, die Baufirma, dieser Mann hat seine Frau erschossen, seine 2 11-jährigen Kinder und sich selbst anschließend erschossen. Und hinten dran steckt noch mehr, der Notar, beziehungsweise zwei Notare, wo die Kaufverträge gemacht haben, die sind auch tot, damals schon. Dann kommen noch zwei Rechtsanwälte, die sind auch tot. Warum sind die Rechtsanwälte tot? Ja, wir wissen ungeklärt? Nicht. Ungeklärt. Die sind in Urlaub geflogen und sind tot zurückgekommen. So, wir wissen mehr nicht. Im Urlaub ermordet worden? Ich denke, ja. Was ist ihren Kindern passiert? Zusammengeschlagen worden bis ins Krankenhaus. Also die wurden vom Nachhauseweg, von der Schule zusammengeschlagen. Von wem? Das wissen wir nicht. Die Kinder waren bewusstlos. Die sind eingeliefert worden. Meine Frau war in einem großen Einkaufszentrum Schuhe kaufen bei der Firma Deichmann, ist von hinten mit einem schweren Gegenstand zusammengeschlagen worden. War auch 8 Tage bewusstlos und die wurde ins Koma versetzt. Das Ganze ging dann auch ich habe 2 Kinder, meine Tochter wurde abends von einer Praktikumsstelle beim Tierarzt um 9 Uhr mit dem Auto gejagt. Und durch den ganzen Stress mit allem drum und dran bin ich so schwer krank geworden. Das heißt, das ist auch mein Wille jetzt. Vorher hatte ich sehr viel Angst, weil ich umgebracht werden sollte, meine Frau auch und allem. Und da ich schwer krank geworden bin, habe auch einen ganz bösartigen Tumor bekommen, Krebstumor. Und vor 2 Jahren hat man mir gesagt, dass ich noch ein halbes Jahr zu leben habe, länger nicht mehr. Also wir hatten Folgendes durchgeführt, durch das, wo wir Angst hatten, dass wir umgebracht werden in der Wohnung in einem drum und dran, weil alles Haus hat gebrannt, wie gesagt, ich habe Ihnen das ja eben erklärt, haben wir uns einen Wohnwagen gekauft und waren in ganz Deutschland und allem unterwegs. Und dann haben wir festgestellt, Sie müssen ja irgendwo leben. Wir haben dann auf Flohmärkte, haben wir dann Sachen verkauft, angekauft und haben wir uns so durchgeschlagen, etliche Jahre. Und haben wir festgestellt, dass wir auch ganz einfach gesagt, wer das hinten dran alles steckt, wissen wir nicht. Wir wissen nur eins, es kam ein Detektiv zu uns nach Hause und erklärte uns, es tut ihm sehr leid, er soll das bei uns sagen, es wäre alles aus dem Ruder gelaufen und die wollten das alles nicht machen. Dieser Detektiv war nur einmal da und der ist ein Firma Fuchsgruber in Ottweiler, Detektei. Und die hat das Ganze, soviel ich weiß, im Auftrag von anderen bestimmten Personen, Richter, Polizisten, andere, durchgeführt. Das hat der Mann uns auch gesagt, dass er beauftragt wurde, das mit mehreren Leuten uns fertig zu machen, kaputt zu machen. Aber wir werden wahrscheinlich nicht durchkommen, weil es sind selbst Richter drin, in diesen ganzen Sachen, es sind Staatsanwälte drin und dann kommt dazu, Beispiel Gelder, wo verschwinden 250.000 Euro vom Finanzamt. Jetzt kommt auch, wir haben ein Urteil im Dezember voriges Jahr gemacht vom Finanzgericht Saarbrücken. Darin steht, dass es uns nichts mehr beim Finanzamt gibt. Das heißt, alle Daten wurden gelöscht. Alle Daten wurden gelöscht. Unsere Familie existiert nicht mehr. Mein Schwiegersohn ist nicht mehr in Deutschland wohnhaft. Die sind nicht mehr da. Dann ist auch mein Enkel vor 14 Tagen auf die Welt gekommen, nicht mehr in Deutschland. Und wir werden auch das Land hier verlassen. Aus Angst, dass wir ermordet werden. Nochmal, Sie werden Deutschland verlassen? Ja. Warum? Weil ich weiterleben möchte, wenn das noch funktioniert. Weil ich den ganzen Druck mit allem drum und dran irgendwann zu Ende sein muss und dass ich meine letzten Jahre in Ruhe leben will. Ja. Uns hat man ja erklärt, wir sollen Deutschland verlassen, wir sollen verschwinden, dann bekommen wir Ruhe und das werden wir auch tun. Also wir wollen Deutschland verlassen, weil ich Angst habe, dass die ganze Familie umgebracht wird. Wir haben beziehungsweise schon eine Wohnung vorgesorgt im Nachbarland. Und dass wir in Ruhe dort leben können. Wir sind momentan alle drei Tage sind wir dort. Und leider Gottes war auch vor 3 Jahren die Polizei nochmal vor unserer Haustür und hat uns wollen mit Geld erpressen. Zwei, eine Kripo-Beamtin und ein Polizist, hatten die Hand an der Waffe und forderten 3.800 Euro. Und war ein großes Geschrei. Ich habe die Tür zugeschlagen mit der Begründung, sie sollen verschwinden, und habe mich dann im Haus versteckelt. Ich war alleine. Und nach einer Stunde ist dann die Polizei von sich aus abgezogen. Samstags morgens um 10 Uhr ungefähr, einfach geklingelt an der Haustür. Ich machte auf und da standen die Kripo-Beamtin und ein Polizist namens Quint vor der Tür. Die zwei hatten die Hand an der Waffe und erklärten, sie wollten 3.800 Euro Geld haben und sie hätten die Hand an der Waffe. Und das könnte sich ändern. Auf Deutsch gesagt, es kann ja auch beim Einsatz irgendwas schief laufen und dann ist ein Mensch eben tot. Ich weiß von mindestens 5 Bauunternehmer, Jungbauunternehmer, die wo dort Existenzgründung gemacht haben. Die haben all Unfälle gehabt und waren innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahr tot. Es hört sich krass an, ist aber so. Alle Jungunternehmer sind nicht mehr am Leben, die sind alle tot. Durch Autounfälle, durch irgendwelche Unfälle am Bau, wo ein Gerüst umgefallen ist, der Jungunternehmer wurde erschlagen. Dann solche kleine Sachen wie Flugzeugabsturz. Und Jungunternehmer kauft sich ein kleines Flugzeug als Hobby. Und eines Tages war er nicht mehr da. Das Flugzeug ist abgestürzt. Er war tot. So, und dann hat man ein bisschen nachgeforscht und haben wir dann festgestellt, dass in diesem Ort sehr viele Jungunternehmen nicht mehr am Leben sind. Dann kam es dazu, dass der Rechtsanwalt mit Kontakt dazu bekommen, weil der wollte von uns noch Geld haben. Und da hat er festgestellt, die Firma existiert ja noch. Und da hat er sich hinten dran gesteckt und hat nachgeforscht und hat er festgestellt, dass Richter Häuser bekommen in Spanien, in Lloret de Mar, für ihre Tätigkeit. Wenn die irgendwo ein Haus mit enteignen oder die Grundbuchumschreibung veranlassen, das ist bei diesem Haus so passiert, das Haus wurde umgeschrieben durch einen Richter namens Neuenburger, der hat per Beschluss angeordnet, das Haus umzuschreiben, ohne Geld. Die Leute werden auch zu Tode gebracht in der Psychiatrie. Das sind lauter, also sind sehr viel ältere Leute. Und die werden dort mit bestimmten, was genau, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist innerhalb von 4 Wochen oder 8 Wochen sind die Häuser umgeschrieben auf bestimmte Strohmänner. Und diese Strohmänner, das sind nicht die Richter, aber in Wirklichkeit der Hintergrund ist, dass die Richter diese Häuser haben. Wir haben, wie gesagt, wir haben einen Ort schon im Ausland ausgesucht, haben dort eine Wohnung schon und sind momentan auch am Einrichten dieser Wohnung. Wir sind alle 2-3 Tage sind wir dort in der Wohnung drin, weil ich weiterleben möchte. Ganz schlimm, wenn sie sowas mitmachen, und dann werden sie irgendwie auch, können nicht mehr schlafen, der Körper wehrt sich und allem drum und dran, der Körper tut auch dementsprechend gegen sie arbeiten. Sie können ja nachts nicht mehr schlafen, und dann wurde durch Arbeit, wo ich durchgeführt habe, wie ich auf Gericht gegangen sind, am Dach gearbeitet habe, habe ich Nasenbluten bekommen. Öfters, immer öfters, 2 Jahre zu mehreren Ärzten gegangen. Die Ärzte haben erklärt, ich habe nichts, ich wäre ein Simulant. Und über Internet habe ich dann einen Spezialist rausgesucht, bin zu diesem Arzt, nicht weit von hier weg. Der guckte in die Nase rein, sofort zur Uni. Sie leben nicht mehr lange, sie haben einen bösartigen Krebstumor. Und ich lebe nicht mehr lang. Ich habe einen bösartigen Krebstumor. Also ich besaß 5 Häuser und für 80 Bauobjekte Grundstücke. Die Grundstücke wurden extra von bestimmten Banken gekauft. Das heißt, im Auftrag von den Banken kauften wir große Grundstücke, zum Beispiel für 16, 18 Häuser drauf zu bauen. Es waren auch Teile von der Baugenehmigung da. Das heißt, die ganzen Grundstücke waren teilweise schon geplant, also die Bauobjekte. Es war Teil Baugenehmigungen da von verschiedenen Häusern. Es war alles schon, also teilgenehmigt. Und Gesamtwert? Ich schätze 8 bis 10 Millionen Euro. War alles wert? Also, ja. Der Bauvolumen war ca. 40 Millionen Euro. Noch wie viel? 40 Millionen Euro war die Bauvolumen. Also das heißt, die ganzen Objekte zu bauen, hat ein Volumen gehabt ungefähr von 40 Millionen. Wer besitzt das alles jetzt? Verschiedene Richter, verschiedene Leute in Einzelpositionen. Das heißt, an einer Hand abgezählt sind das bestimmte Leute. 5 Leute, zum Teil Richter und vielleicht auch Staatsanwälte und Polizisten, ja, besitzen jetzt ihr Eigentum? Ja. Das kann man nachprüfen an Dokumenten vom Grundbuchamt. Und Sie können diese Leute auch namentlich benennen? Nein. Möchte ich momentan nicht. Später? Ja. Aber Sie haben eine Liste, oder Sie könnten eine machen. Ja, selbstverständlich. kurz vor 9 stand dann die Polizei vor der Tür mit Maschinengewehren und hat uns dann gesagt, wir werden festgenommen. Ich rufte dann für mir, meine Tochter rannte in den Stock darunter, rufte noch die Bekannte an, den Schwiegervater, aber der kam so schnell wie möglich, aber der konnte nichts mehr machen, weil der wurde weggedrängt. Und dann wurden wir weggeschafft. Ganz einfach weggeschafft. Das heißt, durch die Polizisten weggeschafft. Waren die maskiert, die Polizisten? Nein, alles aber offiziell. Sie hatten Maschinenpistolen. Das heißt, es ist ein offizieller Beschluss per Hand gemacht worden von einem Richter, per Hand. Ja. Nicht mit Schreibmaschine. Irgendwie Handschrift. Ja. Wurde ein Beschluss gemacht. Ich habe den Beschluss hier noch. Ich habe hier alle Unterlagen, beziehungsweise die Unterlagen sind sehr, sehr weit weg in verschiedenen Orten auf der Welt deponiert. Das heißt, wenn mir was passiert, sind bestimmte Leute... Aber Sie kennen niemanden, dem es ähnlich so ergangen ist wie Ihnen? Die sind tot. Die Leute sind tot. Wie viele etwa? Geschätzt? 4. 4 Menschen würden Sie... 4 Bauträger. Denen es ähnlich ergangen ist? Ja, alles Bauträger. Und zwar, der ist sogar nach meiner Meinung erschossen worden. Das ist vor einem Vierteljahr ein Herr Gräser von Saarbrücken... Der hat auch Prozess gegen die Stadt Saarbrücken, der sollte 340 Millionen Schadenersatz bekommen. Der ist 2-mal angeschossen worden und vor einem halben Jahr wurde er im Wald gefunden, angeblich Selbstmord. Beispiel. Angeblich, aber dann war es natürlich kein Selbstmord, weil er ja Geld bekommen sollte. Genau. Hat, wie gesagt, 340 Millionen zugesprochen bekommen von bestimmten Gerichten, genau weiß ich nicht mehr. Und hat nachher vom Europäischen Gerichtshof auch noch zugesprochen bekommen. Ein Jahr später war er tot. Er sollte Geld bekommen, es war ihm sicher und dann war er tot. Ja. Ja, der ist im Wald aufgefunden. Ich habe die Unterlagen noch im Internet ist gekommen, dass er aufgefunden wurde, angeblich Selbstmord. Und was nie der Fall ist, überlesen wir, wenn einer Geld bekommt, bringt sich doch keiner um. Jetzt bin ich am richtigen Apparat. Ich muss nur ins Büro gehen, weil so, das funktioniert nicht. Ja. Da haben wir Mithörer. Und das möchte ich nicht momentan. Jo. Wird Ihr Telefon abgehört? Wissen wir nicht. Da wollte ich verschiedene nachfragen, ob, wie und allem drum und dran. Also, wir sind der Meinung, das könnte, ich weiß es nicht, also es kann auch nicht. Weil in der letzten Zeit werden wir auch durch die Polizei nachts konsultiert um 1 Uhr, wo dann fotografiert wird, alles rund ums Haus und allem drum und dran. Die kommen mit 4 Mann und tun uns schon 1 Jahr, 1,5 Jahr observieren. Das Ganze läuft jetzt schon seit 95. Fakt ist, zu dieser Zeit... hatte meine Frau eine Firma, vielmehr die Firma hat sie immer noch, aber die arbeitet nicht mehr als Bauträger. Und die hatte damals sehr viel Connection, hatte 80 Grundstücke gekauft, beziehungsweise für 80 Mehrfamilienhäuser. Und dann kam dann eines Tages die Polizei ins Haus und hat uns dann erklärt, wir sollen sofort der Ottweiler verschwinden oder Wir werden weggeschafft. Nochmal, oder was? Wir werden weggeschafft. Weggeschafft heißt, wir haben das gemerkt, ich wurde verhaftet, ohne Grund. Wir waren in Luxemburg wegen Geldgeschäfte und kamen abends um 9 Uhr nach Hause freitags. Und dann wurde ungefähr 10 Minuten später ein Aufgebot von ca. 8 Polizisten mit Maschinengewehren an der Haustür, hat geklopft, gemacht wie verrückt und hat uns dann komplett verhaftet. Ohne Grund und ohne alles. Ich wurde die Familie wurde in die Psychiatrie gesteckt, in Ort Weida. Und nach einer Stunde, kuriose war, der zuständige Arzt, wo dort ist, kenne ich persönlich. Und er hat ja noch gesagt, was macht ihr hier? Er hätte gern die Beschlüsse und allem drum und dran. Es war alles illegal, die Verhaftung war illegal, es war alles komplett getürkt. Und dann hat man uns erklärt, nach einer Stunde holt euch ein Taxi, ihr könnt nach Hause fahren. Und dann am Tag später kam die Polizei und erklärte, wenn wir das nicht machen, was die Polizei uns vorschlägt, zu verschwinden, wird das doch öfters passiert. Und dann wurden wir noch ganz krass gesagt erpresst mit allem drum und dran. Wir bezahlten noch das Finanzamt 250.000 Euro. Die Gelder sind verschwunden. Wir wissen nicht, was los ist. Dann kam der Fall, wo ich Ihnen gesagt habe, das ist das Mehrfamilienhaus, war meine Frau am Bauen zu der Zeit, das Mehrfamilienhaus mit 8 Eigentumswohnungen und wir wussten nicht genau, was passiert in einem. Es ist alles mysteriös gewesen. Wenn Sie mit der ganzen Materie nichts zu tun hatten, 20, 25 Jahre, und auf einmal kommt dann solche Sachen wie Korruption und im Nachhinein wurde dann festgestellt, warum und weshalb. Und Fakt ist ganz einfach, uns zu zerstören, das heißt die ganze Familie, die ganze Firma. Wie gesagt, mit dem Mehrfamilienhaus war das so, wir haben das Haus fast komplett fertig gebaut und der Käufer, um das dreht sich gerade, ist eine Autofirma, große Autofirma hier ansässig im nächsten Nachbarort, Wilhelm Becker und die Kinder, das ist der Dirk Becker und die Tochter, die heißt Johann und die haben dann auch die Wohnung teilweise einzeln dann gekauft, aber der Vater, der Wilhelm Becker, hat erklärt, wir machen der Atom und die Frau Thum kaputt und arbeiten mit der Polizei zusammen und dann bekomme ich das Haus für nichts und die 10 Grundstücke für nichts. Was auch im Nachhinein durchgeführt wurde, eines Tages kurz vor der Fertigstellung kamen wir ans Haus, und da war das Haus illegal bewohnt. Wir wussten nicht, wer das ist, ruften die Polizei und daraufhin wurden wir verhaftet. Mit der Begründung, wir sind ein Betrüger-Ehepaar, das Haus gehört uns nicht, das haben wir auch nicht gebaut und gar nichts. Auch und wer hat es gebaut? Wir. Sie haben es gebaut, es wohnten fremde Leute drin, ja. Und man behauptete, sie hätten es gar nicht gebaut. Ja. Und noch einmal der Zusammenhang, jemand sagte, wenn man jemanden kaputt macht, dann bekäme wer das Haus umsonst? Ja, der... wo das Haus, das praktisch notarisch alles gemacht hat, der hat normale Notarverträge mit uns abgeschlossen, wie wenn alles ganz normal läuft. Ja. Hat aber nicht gezahlt und hat dann weiter gedrängt, dass die Bank, Münchner Hypothekenbank, weiter, also die uns die Gelder gibt für so Bau, hat auch die Münchner Hypothekenbank hat das auch gemacht. Bis kurz vor der Fertigstellung so eine kleine Arbeit, nicht viel. Außenarbeiter wert vielleicht 5.000 Euro, mehr nicht. Das andere war alles fertig. Wie gesagt, wir waren da freitags weggegangen, das Haus stand leer. Montags morgens kamen wir hin, Haus bewohnt. Was machen Sie? Rufen Sie Rechtsanwalt an, wo Ihr angeblicher, in Anführungszeichen, freundlicher und Ihnen hilfebedürftiger Rechtsanwalt soll Ihnen helfen und allem drum und dran. Dieser Rechtsanwalt hat uns nicht geholfen. Der hat gesagt, wir sollen aus dem Saarland verschwinden, sollen abhauen. sollen unsere Häuser, 5 Häuser mit einem Drum und Dran, alles verlassen und sollen verschwinden. Sonst würde noch mehr passieren. Als Fakt war, das Haus wurde durch illegale Bewohner beschlagnahmt und der Käufer von den Wohnungen, der Wilhelm Becker, hat das alles veranlasst. Das heißt, er hat Untermänner gehabt. Er ist abgehauen damals nach Spanien und Frankreich. Mittlerweile wird er auch per Haftbefehl und alles gesucht, internationaler Haftbefehl und alles. Und kommt sporadisch zurück, arbeitet mit der Polizei zusammen. Dann ist Folgendes passiert. Unser Wohnhaus wurde in Brand gesteckt, meine Kinder zusammengeschlagen, halbtot geschlagen, ich wurde zusammengeschlagen. Also es sind 20, 30 Straftaten. Die hat die Polizei teilweise selbst ausgeführt. Unser Nachbar hat Beweise, aber wir aus Sicherheitsgründen haben ja damals nichts gemacht, weil wir Angst hatten, wir werden umgebracht, weil der Erbauer von diesem Haus, wo das ganze Haus gebaut hat, die Baufirma, dieser Mann hat seine Frau erschossen, seine 2 11-jährigen Kinder und sich selbst anschließend erschossen. Und hinten dran steckt noch mehr, der Notar, beziehungsweise 2 Notare, wo die Kaufverträge gemacht haben, die sind auch tot, damals schon. Dann kommen noch 2 Rechtsanwälte, die sind auch tot. Warum sind die Rechtsanwälte tot? Ja, wir wissen ungeklärt? Nicht. Ungeklärt. Die sind in Urlaub geflogen und sind tot zurückgekommen. So, wir wissen mehr nicht. Dann, im Urlaub ermordet worden? Ich denke, ja. Was ist Ihren Kindern passiert? Zusammengeschlagen worden bis ins Krankenhaus. Also die wurden vom Nachhauseweg, von der Schule zusammengeschlagen. Von wem? Das wissen wir nicht. Die Kinder waren bewusstlos. Die sind eingeliefert worden. Meine Frau war in einem großen Einkaufszentrum Schuhe kaufen bei der Firma Deichmann, ist von hinten mit einem schweren Gegenstand zusammengeschlagen worden, war auch 8 Tage bewusstlos und die wurde ins Koma versetzt. Das Ganze ging dann auch für meine, ich habe 2 Kinder, meine Tochter wurde abends von einer Praktikumsstelle bei einem Tierarzt um 9 Uhr mit dem Auto gejagt. Die ist dann zum Glück ein Bus gekommen und der hat das gemerkt und muss sich irgendwie dazwischen gefahren sind oder was. Auf jeden Fall, die Jagd war zu Ende, aber wir hatten rund um die Uhr hatten wir Leute vorm Haus stehen, teilweise unbekannte Autos, wir hatten hinterm Haus Leute. Also wir sind beobachtet worden rund um die Uhr, bis uns dann nachher kein Weg mehr frei war. Wir mussten dann Insolvenz anmelden. Und wie die Insolvenz angefangen hat, und da haben wir auch unser Haus, alles ist versteigert worden, die anderen 4 Häuser noch dazu. Und wir waren auch 4 Wochen obdachlos. Daraufhin sind wir in einen anderen Ort gezogen. Da war Ruhe. Seitdem, in Anführungszeichen, werden wir nur beobachtet und nicht mehr drangsiert oder sowas, weil die Insolvenz uns ja doch zerstört hat. So, das heißt Folgendes, dann kam dazu, ich bin Bundesbeamter vom Beruf. Meine Frau hat die Firma gemacht, weil ich das ja nicht durfte. Und durch den ganzen Stress mit allem Drum und Dran bin ich so schwer krank geworden. Das heißt, das ist auch mein Wille jetzt. Vorher hatte ich sehr viel Angst, weil ich umgebracht werden sollte, meine Frau auch und allem. Und da ich schwer krank geworden bin, habe auch einen ganz bösartigen Tumor bekommen, Krebstumor. Und vor 2 Jahren hat man mir gesagt, dass ich noch ein halbes Jahr zu leben habe, länger nicht mehr. Keine Klinik hat die OP gewagt, die wäre zu schwierig gewesen. Bis nach einem halben Jahr, nach der Feststellung von dem Tumor, hat man doch in Homburg probiert und hat dann angefangen, den bösartigen Tumor zu entfernen. Und das hat bis jetzt funktioniert, aber ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe, weil das kann von heute auf morgen, kann das wiederkommen. Und wenn das wiederkommt, bin ich im halben Jahr oder 3 Monate tot. Und da habe ich gesagt, so, ich gehe in die Öffentlichkeit, will alles machen. Es muss hier was passieren, es muss das und das durchgeführt werden, dass man auch das Schadenersatz oder sowas bekommen. Wir leben zurzeit von 300-400 €. Wir bekommen keine Unterstützung, weder von einem Sozialamt oder Jobcenter oder wie sich das nennt. Ich habe Rente von der als Beamter, 1.100 €. Und wir müssen Miete zahlen, 3-4 Mal sind wir umgezogen. Und wie gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren und deshalb gehe ich in die Öffentlichkeit, habe auch mehrere Rechtsanwälte konsultiert und dann mittlerweile ist so passiert, ein Rechtsanwalt, wo ich konsultiert habe, habe gefragt, ob er das Mandat übernimmt, hat zu mir gesagt, ich soll sofort verschwinden, ich wäre ein Lügner. Und 8 Tage später kam die Polizei, hat mich verhaftet und ich solle entmündigt werden. Da hat der Rechtsanwalt hat einen Entmündigungsantrag gestellt. Der Rechtsanwalt, den Sie konsultiert hatten, ja, der für Sie arbeiten sollte, der hat einen Antrag gestellt, dass Sie unter Betreuung gestellt werden. Ja. Wie heißt der Rechtsanwalt? Alt. Ein Herr Alt hier im Saarland, Illingen, Wustweiler. Mit dem Mann habe ich eine Viertelstunde, 20 Minuten gesprochen, länger nicht. Und dann ist es denn geheim, wie er heißt, mit Vor- und Zunahmen? Nein. Wunderbar weiß ich jetzt. Ist nicht. Ich habe ja Unterlagen vom Bundesgerichtsgericht in Saarbrücken. Ich bin dorthin, habe denen erklärt, was los ist, warum, weshalb, und da wurde das Verfahren eingestellt. Mhm. Und wie viele Rechtsanwälte hatten Sie bisher? Ich schätze 15. 15? Von denen 15 Rechtsanwälte. Momentan habe ich noch 3 momentan beauftragt, aber die 3 machen nichts, weil das ist denen ja Existenz tot. Also wir wissen von anderen Rechtsanwälten, private Bekanntschaften, dass hier im Saarland Rechtsanwälte ganz einfach gesagt diktiert werden von der Justiz. Die müssen machen, was die Justiz sagt. Denen kommt, sie können nicht einfach frei das Mandat übernehmen. Die müssen bei bestimmten Mandaten, müssen die eben das machen, was die Richter sagen, was so riesengroße Gespräche geführt werden und so. Also es ist ganz normal. Ich habe mal 2, 3 von denen Sache heute Mittag gehört, was sie mir da gesagt haben, also im Internet, mit dem Kriminalstaat. Das ist tausendprozentiger Treffer. Also wir hatten Folgendes durchgeführt, durch das, wo wir Angst hatten, dass wir umgebracht werden in der Wohnung, in einem Drum und Dran, weil alles Haus hat gebrannt, wie gesagt. Ich habe Ihnen das ja eben erklärt. Haben wir uns einen Wohnwagen gekauft und waren in ganz Deutschland und allem unterwegs. Und dann haben wir festgestellt, sie müssen ja irgendwo leben. Wir haben dann auf Flohmärkte, haben wir dann Sachen verkauft, angekauft und haben wir uns so durchgeschlagen, etliche Jahre. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auch ganz einfach gesagt, wer das hinten dran alles steckt, wissen wir nicht. Wir wissen nur eins, es kam ein Detektiv zu uns nach Hause und erklärte uns, es tut ihm sehr leid, er soll das bei uns sagen, es wäre alles aus dem Ruder gelaufen und die wollten das alles nicht machen. Dieser Detektiv war nur einmal da und der ist ein Firma Fuchsgruber in Ottweiler, Detektei. Und die hat das Ganze, soviel ich weiß, im Auftrag von anderen bestimmten Personen, Richter, Polizisten, andere, durchgeführt. Das hat der Mann uns auch gesagt, dass er beauftragt wurde, das mit mehreren Leuten uns fertig zu machen, kaputt zu machen. Aber wir werden wahrscheinlich nicht durchkommen, weil es sind selbst Richter drin, in diesen ganzen Sachen, es sind Staatsanwälte drin. Und dann kommt dazu, Beispiel Gelder, wo verschwinden 250.000 € vom Finanzamt. Jetzt kommt auch, wir haben ein Urteil im Dezember voriges Jahr gemacht vom Finanzgericht Saarbrücken. Darin steht, dass es uns nichts mehr beim Finanzamt gibt. Das heißt, alle Daten wurden gelöscht. Alle Daten was? Nochmal. Alle Daten wurden gelöscht. Unsere Familie existiert nicht mehr. Obwohl wir auch beim anderen Finanzamt jetzt Wohnort sind, haben wir jetzt so viele Schwierigkeiten. Das heißt, die wollen Geld, die wollen uns erpressen wieder. Und nur ich habe jetzt, vorige Woche habe ich mit einem Amtsleiter vom Finanzamt Saarbrücken, der Hauptamtsleiter vom ganzen Finanzamt im Saarland, dem habe ich klipp und klar gesagt, dass ich nichts mehr zu verlieren habe, dass ich der Krebstumor habe. Und ich weiß, ganz am Telefon habe ich das auch dem gesagt, ich weiß, was ich mache. Und er wird dann die Folgen auch merken. Weil was kommt, wie gesagt, für mich ist es die Zeit bald rum, aber für ihn wahrscheinlich nicht in dem Sinn. Und wie gesagt, wir sind sehr, sehr vorsichtig momentan, was wir auch hier machen, weil der Hintergrund ist noch tragischer. Mein Schwiegersohn hat eine Firma gegründet vor 4-5 Jahren, der ist mit involvierend auch, das war genau dasselbe. Dem ist fast dasselbe passiert wie uns und dieser Schwiegersohn ist auch jetzt mittlerweile nicht mehr wohnhaft in Deutschland und mein Schwiegersohn ist nicht mehr in Deutschland wohnhaft, die sind nicht mehr da. Dann ist auch mein Enkel vor 14 Tagen auf die Welt gekommen, nicht mehr in Deutschland und wir werden auch das Land hier verlassen, aus Angst, dass wir ermordet werden. Nochmal, Sie werden Deutschland verlassen? Ja. Warum? Weil ich weiter leben möchte, wenn das noch funktioniert. Weil ich den ganzen Druck mit allem drum und dran irgendwann zu Ende sein muss. Und dass ich meine letzten Jahre in Ruhe leben will. Ja. Uns hat man ja erklärt, wir sollen Deutschland verlassen, wir sollen verschwinden. Dann bekommen wir Ruhe. Und das werden wir auch tun. Also wir wollen Deutschland verlassen, weil ich Angst habe, dass die ganze Familie umgebracht wird. Die Firma Fuchsgruber in Ottweiler, ein Mitarbeiter von dieser Detektei ist zu uns gekommen, hat uns erklärt, ihnen ist das Ganze aus dem Ruder gelaufen. Ja, wem ist das? Wissen Sie, wen er meinte? Ja, er wurde beauftragt, uns zu tyrannisieren, uns zu vertreiben aus Ottweiler. Der Privatdetektiv wurde beauftragt? Der wurde von bestimmten Personen beauftragt, uns das Leben zur Hölle zu machen. Wir wurden auch von dem Ort Einwohnermeldeamt wurden wir abgemeldet als Einwohner. Und da kam auch die Polizei mehrmals und hat auch gesagt, wir sollen verschwinden aus dem Ort, egal was passiert. Wir wären hier nicht mehr erwünscht. Und leider Gottes war auch vor 3 Jahren die Polizei nochmal vor unsere Haustür und hat uns wollen mit Geld erpressen. Zwei, eine Kripo-Beamtin und ein Polizist hatten die Hand an der Waffe und forderten 3.800 Euro. Und war ein großes Geschrei. Ich habe die Tür zugeschlagen mit der Begründung, sie sollen verschwinden. Und habe mich dann im Haus versteckelt. Ich war alleine. Und nach einer Stunde ist dann die Polizei von sich aus abgezogen. Das Ganze wurde auch alles bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Wie gesagt, sind an die 15, 20 Anzeige bei der Staatsanwaltschaft alles durchgeführt worden. Es wurde auch das mit dem Mehrfamilienhaus angezeigt. Und es ist nichts passiert, es ist alles eingestellt worden. Warum wollte die Polizei von Ihnen das Geld haben? Wir wissen es nicht. Man hat es Ihnen nicht gesagt? Nein. Man kam einfach hin, hatte die Hand an der Waffe? Ja. Und forderte so viel Geld? Ja. Geklingelt, samstags morgens um 10 Uhr ungefähr. Einfach geklingelt an der Haustür, ich machte auf und da standen die Kripo-Beamtin und ein Polizist namens Quint vor der Tür. Die zwei hatten die Hand an der Waffe und erklärten, sie wollten 3.800 Euro Geld haben und sie hätten die Hand an der Waffe. Und das könnte sich ändern. Auf Deutsch gesagt, es kann ja auch beim Einsatz irgendwas schief laufen und dann ist ein Mensch eben tot. Hat man Ihnen das so wörtlich gesagt? Nein, das nicht. Das war aber so der Sinn des Zweckes für mich zu, also bedrohen, so, dass ich zahlen Man soll. Nennt das eine konkludente Morddrohung. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich damit aus. Ja. Ja, und wie gesagt, bei meinem... Allein der Griff an die Waffe ist schon eine Morddrohung. Ich kann Ihnen dazu etwas zusenden. Und ja, das ist das Haupte, was ich jetzt mit Ihnen besprochen habe, das Wichtigste ungefähr. Sie sagten doch etwas, dass auch schon Leute tot sind, zwei Polizeibeamte, ja. und wer weiß was? Und zwar, der Polizist, wo damals uns aus dem Haus entfernt hat, wir waren an dem Mehrfamilienhaus, wie wir dort montags morgens hingekommen sind und wollten dort weiterarbeiten, außer Anlage. Und da haben wir die Polizei angerufen, weil illegale Bewohner das Haus besetzt hatten. Und da haben wir ja auf Anordnung von unserem Rechtsanwalt die Polizei geholt und haben erklärt, das Haus gehört uns. Ah, da kommt noch dazu, wir haben auch freitags, bevor wir von dem Haus weggegangen, sämtliche Leitungen, Gas, Wasser und Strom, alles abgeschaltet, weil über Wochenende wollten wir da keine Versorgung haben. Das haben wir immer so gemacht. Und die Leute haben den Anschlussraum, den Kellerraum aufgebrochen, haben Gas und Wasser und Strom alles auf meiner Frau, ihr Name, angeschaltet. Und die hatte bis zu 30.000, 40.000 Euro näher Kosten von, also Nebenkosten, wo die Leute, illegale Leute drin wohnen, aber meine Frau wurde das berechnet. Klar, das ist nun ja alles in die Insolvenz gegangen, aber wir hatten keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, auch über Rechtsanwälte. Und zwei Rechtsanwälte, ein Herr Halm, hier groß in Neunkirchen, Polizei bekannt, Freund und Helfer der großen Justiz, hat erklärt, wir sollen dem das Haus schenken. Das ist ein Haus von 2,5 Millionen wert mit 10 Grundstücken. Die haben auch ungefähr 2 Millionen wert und denen sollen wir das alles schenken. Das war vorher noch, wo wir uns gewehrt hatten, Rechtsanwälte geholt, weil das Haus uns ja war, haben wir erklärt, das Haus gehört uns, wir wollen das Haus weiter haben. Das soll eine Rückführung gemacht, das heißt, der Besitzer soll das Haus uns nochmal geben, weil er ja keinen Cent bezahlt hat. Er hat ja nichts bezahlt. So, und da wurde uns das einfach gesagt, wir sollen Ruhe bewahren, soll einfach aus dem Saarland verschwinden und sollen das Haus dem Mann geben. Halt, wer war dieser Mann genau? Das ist der Wilhelm Becker, ein Forthändler in Wellesweller, Neunkirchen-Wellesweller. Wir haben jetzt auch vorgehabt, ich habe ganz krass gesagt auch, die verschiedene Rechtsanwälte und Mafia und Moskau-Mafia angerufen, aber ich habe mit denen keine Einigung erzielen können, weil das wäre zu gefährlich. Die haben selbst gesagt zu mir, sie würden das nicht machen, das Haus auch illegal zurückrufen, wenn sie so viel Geld bekommen. Die haben einfach gesagt, gegen die Polizei im Saarland machen die nichts. Da, wie gesagt, da gibt's Tote. Und die Baufirma, wo das Haus gebaut hat, wie gesagt, der Mann wurde erpresst. Er soll nicht sagen, wer das Haus, wer Eigentümer ist. Mhm. Und wenn er es sagt, wird er umgebracht. Und der Mann ist auch zu uns gekommen ins Haus und hat uns das erklärt, was ihm passiert ist. Und vier Wochen später hat man gehört, der Mann hat, wie gesagt, seine Frau, seine zwei elfjährige Kinder erschossen und sich selbst erschossen. Dann war er es wahrscheinlich nicht selbst. Das meine ich auch, weil ich den 30 Jahre kenne und der würde niemals würde er seine Kinder was antun, weil er ist ein Fanatiker für Kinder. Also auf Deutsch gesagt, der ist umgebracht worden. Nur wir haben keine Beweise. Wir können das in der Öffentlichkeit nicht sagen und dann ist auch mehrmals habe ich das der Saarbrücker Zeitung per E-Mail zugesendet. Sie sollen einen Bericht darüber machen, was uns zugestoßen ist. Und aber es wurde alles abgelehnt mit der Begründung, wir lügen. Wir sind ein Betrüger-Ehepaar, Lügner-Ehepaar und allem drum und dran. Noch eine Frage. Dieser Privatdetektiv, der bei Ihnen war, ja. Der müsste doch dann eigentlich Rädelsführer sein, wenn er sagte, er sei dazu beauftragt worden, sie kaputt zu machen. Ja. Aber dann war es doch sicherlich kein Privatdetektiv, sondern er hat sich nur als Privatdetektiv ausgegeben. Was genau hinten dran steckt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es ein Mitarbeiter in diesem großen Spiel, das heißt ein kleines... Die Verbindung ist wieder schlecht. Was, ja, ein Zahnrad ist das. Der Detektiv ist ein Zahnrad. Der Detektiv ist ein Zahnrad. Ja, der ist auch zu uns gekommen. Ach, das fällt mir jetzt auch ein. Hat uns erklärt, wir sollen alle Unterlagen, was wir haben, sofort verschwinden lassen. Es käme eine also Hausdurchsuchung. Und wir haben das innerhalb von 3-4 Stunden haben wir das alles weggepackt und weggeschafft. Nicht nach Deutschland, klar. Wir haben das im Ausland irgendwo deponiert. Und wie ein Wunder, die Durchsuchung wurde abgeblasen. Und das sind kleine, was ich nicht verstanden habe, ist so, dieser Detektiv hat seine Mitarbeiter als geschickt wie ein Pfeilbogen, das heißt immer so eine Spitze reingetrieben in unser Familien, unser tägliches Leben. Der ist dann gekommen, hat kurz was gesagt, so und so fort war er. Und bis nachher alles zu Ende war, das heißt die Insolvenz zu Ende war und also bis wir Insolvenz angemeldet hatten und allem drum und dran. Und dann war die Geschichte Ende, wir hatten alles verloren. Und auch die Sparkasse hängt dort drin, die Volksbank hängt drin, weil die Sparkassenangestellte, die Chefin, eine Frau Strömpel, und ist unsere Nachbarin gewesen und die hat noch uns ein Jahr vorher gesagt, das schöne Haus, wo ihr habt, das will ein Arzt haben in Ottweiler von dem Krankenhaus und der Arzt bekommt auch das Haus. Und nach jetzigem Stand hat er es auch bekommen, nach der Versteigerung. Die Versteigerung wurde so durchgeführt, dass wir waren anwesend in dem Saal, dann wurde die Türen zugeschlossen und da durfte keiner raus und rein und da wurde dann bis zu 50.000 Euro bei der Versteigerung hochgetrieben von anderen Leuten, wir wissen es nicht, wer es war. Und da hat ein Makler hat dieses Haus dann gesteigert. Ja, wir hatten 40.000 Euro, hatten wir noch Schulden, mehr nicht. Das hätte ganz leicht übernommen werden sollen von anderen Banken. Aber durch irgendwelche Sachen, wir wissen nicht warum, hat die BHW und noch eine Bank keinen Zutritt zum Gerichtssaal mehr bekommen. Also es war vorher alles besprochen, abgekapert und noch weiter. Dann kommt noch dazu, in dem Ort Ottweiler sind sehr viel Jungbauunternehmer nicht mehr am Leben. Das heißt, ich weiß von mindestens 5 Bauunternehmer, Jungbauunternehmer, die wo dort Existenzgründung gemacht haben, die haben all Unfälle gehabt und waren innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahr tot. Es hört sich krass an, ist aber so. Alle Jungunternehmer, nochmal? Alle Jungunternehmer sind nicht mehr am Leben, die sind alle tot. Durch Autounfälle, durch irgendwelche Unfälle am Bau, wo ein Gerüst umgefallen ist, der Jungunternehmer wurde erschlagen, dann solche kleine Sachen wie Flugzeugabsturz und Jungunternehmer kauft sich ein kleines Flugzeug als Hobby und eines Tages war er nicht mehr da. Das Flugzeug ist abgestürzt, er war tot. So, und dann haben wir ein bisschen nachgeforscht und da haben wir dann festgestellt, dass in diesem Ort sehr viele Jungunternehmen nicht mehr am Leben sind. Ja, das ist. Sie sagten auch noch, dass Richter zum Teil jetzt Häuser besitzen? Ja, und zwar folgendermaßen. Wir haben zugetragen bekommen, dass... Von wem? Von einem Rechtsanwalt, der dort ansässig ist, dass über meine Frau noch in der Sparkasse Millionenbeträge übertragen werden oder als die Firma, die bei der Sparkasse und bei der Volksbank weiter illegal bestehen, also von Sparkasse her und von denen, da werden Gelder drüber verschoben. Und dann gibt es einen Identitätsklau von meiner Frau mit der Firma in Hamburg, in mehreren verschiedenen großen Städte wurde innerhalb von einem halben Jahr die Firma dort öffentlich gemacht, im Internet präsent gemacht. Und dann kam es dazu, dass der Rechtsanwalt mit Kontakt dazu bekommen, weil der wollte von uns noch Geld haben. Und da hat er festgestellt, die Firma existiert ja noch. Und da hat er sich hinten dran gesteckt und hat nachgeforscht und hat er festgestellt, dass Richter Häuser bekommen in Spanien, in Loredemar, für ihre Tätigkeit. Wenn die irgendwo ein Haus mit enteignen oder die Grundbuchumschreibung veranlassen, das ist bei diesem Haus so passiert, das Haus wurde umgeschrieben durch einen Richter namens Neuenburger, der hat per Beschluss angeordnet, das Haus umzuschreiben, ohne Geld. Und das haben wir alles hier in Schriftform. Das ist alles in Schriftform nachzuweisen. Das heißt, wir können das innerhalb von 4 Wochen besorgen, die Kopien. Wir können auch die Originale besorgen. Die sind nicht in Deutschland. Die sind irgendwo an einem sicheren Ort. Und da wurde festgestellt, dass in Loredemar an die 400 Häuser von verschiedenen Polizisten, verschiedenen Richter, von verschiedenen Staatsanwälten hier im Saarland, dass die dort Häuser haben. Das hat dieser Rechtsanwalt durch seine Recherche festgestellt. Und das hat er uns auch erklärt. Aber da wir keine finanzielle Möglichkeit haben, das alles nachzuprüfen, haben wir auch nichts mehr gemacht. Ja, das ist eigentlich das Haupt, was ich sagen wollte. Die Richter bekommen für eine Tätigkeit ein Haus geschenkt? Ja. Sie müssen ein anderes Haus umschreiben? Ja. Illegal? Ja. Dann weiß ich von älteren Leuten auch, die werden entmündigt und die Häuser werden umgeschrieben durch den Betreuer. Die Leute werden auch zu Tode gebracht in der Psychiatrie. Das sind sehr viele ältere Leute. Und die werden dort mit bestimmten, was genau, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist innerhalb von 4 Wochen oder 8 Wochen sind die Häuser umgeschrieben auf bestimmte Strohmänner. Und diese Strohmänner, das sind nicht die Richter, aber in Wirklichkeit der Hintergrund ist, dass die Richter diese Häuser haben. Wir wissen von mehreren Fällen in Ottweiler, wo ein junger Mann, der kam aus dem Knast raus, mit 22 Jahren, der kaufte 5 Häuser. Und über 2 Millionen hat er auf einmal gehabt. Also es ist normaler Menschenverstand sagt, dass ein junger Mann, wo aus dem Knast kommt, aus der Vollzugsanstalt, kein Geld hat. Wieso kann er 5 Häuser kaufen? Und das ist auch vorgeschoben. Das heißt, diese Person wurde vorgeschoben. Das war nur Mittelsmann, dass im Grundbuch ein anderer Name steht, dass doch keiner nachforschen kann. Das ist so ungefähr so ein Stil von bestimmten Richtern, die nicht in der Öffentlichkeit mit ihrem Namen dann erscheinen. Jetzt ist die Verbindung wieder gut. Ja. Fehlerfrei. Jetzt sagen Sie mal diesen einen Satz nochmal. Sie möchten Deutschland verlassen, weil Sie Angst haben, dass Sie ermordet werden. Ja, also ich möchte Deutschland verlassen mit der Begründung, dass ich Angst habe, dass ich, nicht nur ich, dass die Familie umgebracht wird. Und das ist jetzt schon mehrere Jahre, wurde uns das zugetragen durch bestimmte Personen, die haben uns erklärt, wenn wir in Deutschland nicht verlassen, werden wir umgebracht. Wir werden weggeschafft. Das heißt, meiner Meinung nach, illegal weggeschafft. Und wir haben, wie gesagt, wir haben einen Ort schon im Ausland ausgesucht, haben dort eine Wohnung schon und sind momentan auch am Einrichten dieser Wohnung. Wir sind alle 2-3 Tage sind wir dort in der Wohnung drin, weil ich weiterleben möchte. Ein anderes Thema. Wie kam es denn, dass Sie krank wurden? Aufregung. Das heißt, ganz schlimm, wenn Sie sowas mitmachen, und dann werden sie irgendwie auch, können nicht mehr schlafen, der Körper wehrt sich und allem drum und dran, der Körper tut auch dementsprechend gegen sie arbeiten. Sie können ja nachts nicht mehr schlafen. Und dann wurde durch Arbeit, wo ich durchgeführt habe, wie ich auf Gericht gegangen sind, am Dach gearbeitet habe, habe ich Nasenbluten bekommen, öfters, immer öfters, 2 Jahre zu mehreren Ärzten gegangen. Die Ärzte haben erklärt, ich habe nichts, ich wäre ein Simulant. Und über Internet habe ich dann einen Spezialist rausgesucht, bin zu diesem Arzt, nicht weit von hier weg. Der guckte in die Nase rein, sofort zur Uni. Sie leben nicht mehr lange. Sie haben einen bösartigen Krebstumor. Und was hat er gesagt? Ich lebe nicht mehr lang. Ich habe einen bösartigen Krebstumor. Ganz schlimm, bösartiger Krebstumor. Er hat durch die Einführung einer Kamera... Verbindung ist wieder weg. Was hat er? Durch die Einführung von einer Kamera in die Nase, ja, hat er das festgestellt. Und da bin ich dann in die Uniklinik Homburg, habe mich dort vorgestellt, habe erklärt mit den Unterlagen von diesem Arzt. Die haben dann zwei-, dreimal durch die Röhre Computertomographie, dann wurde ich dann richtig untersucht. Und da wurde ein riesengroßen 18 cm langer bösartiger Krebstumor festgestellt, von der Nase hinterm Nasenraum bis ans Gehirn, also an das Gehirn. Es gibt eine kleine Stelle vom Nasen her, also stellen sich parallel von der Nase bis zum Gehirn ein Strich vor, und dieser Strich ist dann 18 cm lang durch den Kopf, ein bösartiger Krebstumor. Und da wurde ich... Vielleicht haben Sie etwas Krebserregendes eingeatmet? Nein. Ohne dass Sie es wissen? Nein. Nein. Ich war zu dieser Zeit 3 Jahre in Deutschland unterwegs mit dem Wohnwagen. Was waren Sie? Also ich war montags hier, dienstags Beispiel hier im Saarland, mittwochs war ich in Basel, donnerstags war ich in Hamburg, also ich war jeden Tag irgendwo, fast jeden Tag in einem anderen Ort in Deutschland. Mhm. Das heißt, auf bestimmten Märkten, ja, damit ich Geld verdiene. Bestimmte Leute haben mich da noch unterstützt mit bestimmten Waren. Die haben mir dann ganz günstig Waren verkauft, und die konnte ich dann auf den Märkten nochmal verkaufen mit Gewinn und konnte mich dann dementsprechend auch nochmal finanziell ein bisschen hoch. Die Fahrzeuge haben ja Geld gekostet, hat ja Benzin gekostet, ich musste ja auch Standgeld bezahlen. Und das Ganze wurde fast 8 Jahren gemacht. Wovon können Sie in Zukunft leben? Ich habe Pension als Bundesbeamter. Ich bin 60 und habe eine kleine Pension als Bundesbeamter, weil ich damals aus dem Dienst wegen dieser Geschichte ausgeschieden bin. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich war nicht mehr arbeitsfähig, und dann hat der Staat hat mich dann in den Ruhestand, Vorruhestand versetzt, also ganz einfach, weil ich konnte nicht mehr arbeiten. Ja. Und meine Pension wird erst ausgezahlt in 3 bis 5 Jahre. In 3 Jahren bekomme ich nochmal so viel Prozent höher. Und mit 65 bekomme ich dann meine 69% Pensiongehalt. Dann ist mittlerweile, meine Frau hat trotz allem noch irgendwie Arbeit bekommen und arbeitet noch 400 Euro. Was jetzt auch zum Gute ist, hat noch eine größere Stelle angenommen. Beispiel, sie war gestern 200 Kilometer gefahren und heute auch nochmal 200 Kilometer gefahren, wo sie dann irgendwo in großen Firmen arbeitet, als packt aus und tut zählen als, wie nennt man das, beim Jahresbericht gemacht, oder wenn in den großen Kaufhäusern wird die immer gezählt, wie nennt man das noch, weiß ich jetzt nicht. Inventur, die macht dann Inventur. Bestimmte Zeiten macht sie Inventur mit einer Großfirma, wo sie dort arbeitet, und da verdienen sie auch etwas Geld. Was haben Sie beruflich gemacht? Die hat doch die Bauträgerfirma gehabt. Was haben Sie denn persönlich gemacht? Ich bin bei der Bundespost gewesen. Bei der Bundespost? Ja. Ja, aber nicht im Briefträgerdienst, sondern ich war im gehobenen Dienst drin und hatte mit Geld zu tun, fast 8 Jahre sehr viel mit Geld zu tun, Geldtransporte und solche Sachen, also mehr Logistik und im Hintergrund bei der Post arbeiten, nicht in der Öffentlichkeit, das heißt am Schalter oder sowas, da war ich nicht. Also mehr Fahrzeuge, Logistik und LKW und solche Sachen. Gibt es denn da Dinge, die Sie verheimlichen müssen aus dem Berufsleben? Nein, gar nichts. Null. Also kann es damit gar nicht zusammenhängen? Nein. Es hängt damit zusammen, dass jemand Ihre Häuser haben wollte? Ja, genau. Wie viele Häuser? Die hat er auch bekommen. Wie viele Häuser? Das sind 5 Häuser und 80 Grundstücke. Sie besaßen, sagen Sie mal selbst von sich aus, Sie besaßen wie viel insgesamt? Insgesamt 5 Häuser. Häuser. Ja, ich meine, sagen Sie mal von sich aus, ich besaß... Also ich besaß 5 Häuser und für 80 Bauobjekte Grundstücke. Die Grundstücke wurden extra von bestimmten Banken gekauft. Das heißt, im Auftrag von den Banken kauften wir große Grundstücke, zum Beispiel für 16, 18 Häuser drauf zu bauen. Es waren auch Teile von der Baugenehmigung da. Das heißt, die ganze Grundstücke waren teilweise schon geplant, also die Bauobjekte. Es war Teil Baugenehmigungen da von verschiedenen Häusern. Es war alles schon, also teilgenehmigt. Gesamtwert? Ich schätze 8 bis 10 Millionen Euro. War alles wert? Also, ja. Der Bauvolumen war ca. 40 Millionen Euro. Und wie viel? 40 Millionen Euro war die Bauvolumen. Also das heißt, das ganze, die ganzen Objekte zu bauen, hat ein Volumen gehabt ungefähr von 40 Millionen. Wer besitzt das alles jetzt? Verschiedene Richter, verschiedene Leute in Einzelposition. Das heißt, an einer Hand abgezählt sind das bestimmte Leute. 5 Leute, zum Teil Richter und vielleicht auch Staatsanwälte und Polizisten, ja, besitzen jetzt ihr Eigentum? Ja. Das kann man nachprüfen an Dokumenten vom Grundbuchamt. Und Sie können diese Leute auch namentlich benennen? Nein. Möchte ich momentan nicht. Später? Ja. Aber Sie haben eine Liste oder Sie könnten eine machen? Ja, selbstverständlich. Könnten Sie mir das denn per E-Mail mitteilen, ohne dass ich es veröffentliche? Nein. Dann wären, wenn Sie das nämlich nicht machen, könnte es ja sein, dass man sich denkt, wenn Sie jetzt weggeschafft werden würden, irgendwie, dass dann die Liste auch verloren geht und dann sind die Leute vielleicht sicher, das habe ich mir gedacht. Wenn die aber Liste, ist im Ausland, irgendwo, wenn, ja gut, weit, weit weg. Wenn ein anderer diese Liste auch noch besäße, irgendein anderer, vielleicht nicht ich, vielleicht irgendjemand anderes, dann wären Sie eben vielleicht nicht mehr so angreifbar, verstehen Sie, was ich meine? Glaube ich nicht. Das hat mit der Liste eigentlich nichts zu tun, weil einkaufbar ist ganz einfach gesagt, solange wie wir leben, sind wir anzugreifen und totzustellen. Das heißt, wir nochmal, die Verbindung war auch wieder weg. Was ist? Ja, solange wir leben, ist angesagt, dass wir ruhiggestellt werden durch Behörde, durch Polizei. Und wenn wir das nicht machen, wird uns dann was passieren. Wir werden weggeschafft. Waren Sie selbst mal in einer dieser Psychiatrien drin? Ja, selbstverständlich. Was passierte Ihnen dort? Sie kamen aber dort nur eine Stunde. Ach, eine Stunde nur? Nur eine Stunde. Die wussten gar nicht, was überhaupt Fakt ist. Die wussten gar nichts. Wir sind freitagsabends dort um 9 Uhr eingeliefert worden. In die Psychiatrie? Ja. Also wir waren an diesem Tag, am 28.08.98 war das, wir waren in Luxemburg und die Polizei war mehrmals am Haus, hat uns gesucht. Die wussten aber nicht, wann wir heimkommen, hat aber auf der Lauer gestanden. Wie gesagt, wir kamen abends um 8:30 heim. Um kurz vor 9 stand dann die Polizei vor die Tür mit Maschinengewehren und hat uns dann gesagt, wir werden festgenommen. Ich rufte dann meine Tochter rannte in den Stock darunter, rufte noch die Bekannte an, den Schwiegervater, aber der kam so schnell wie möglich, aber der konnte nichts mehr machen, weil der wurde weggedrängt. Und dann wurden wir weggeschafft. Ganz einfach weggeschafft. Das heißt, durch die Polizisten weggeschafft. Waren die maskiert, die Polizisten? Nein, alles aber offiziell. Aber sie hatten Maschinenpistolen. Das heißt, es ist ein offizieller Beschluss per Hand gemacht worden von einem Richter, per Hand. Ja. Nicht mit Schreibmaschine. Irgendwie Handschrift. Handschrift. Ja. Wurde ein Beschluss gemacht. Ich habe den Beschluss hier noch. Ich habe hier alle Unterlagen, beziehungsweise die Unterlagen sind sehr, sehr weit weg in verschiedenen Orten auf der Welt deponiert. Das heißt, wenn mir was passiert, sind bestimmte Leute... das meinte ich vorhin. Ja, und zwar folgendermaßen, da ich bestimmte Kontakt hatte zu bestimmten Leuten, die sehr viel unterwegs sind, beruflich in der Welt. Es gibt nur bestimmte Personengruppe ganz... ich sag's ganz einfach, ich habe sehr viele Piloten gekannt, aber keine deutsche Piloten. Und da ich selbst auch damals hobbymäßig damit beschäftigt war, und diese bestimmte Personen, die haben bestimmte Unterlagen auch irgendwo auf der Welt deponiert. Das heißt, ich werde auch immer zu bestimmten Zeiten angerufen, ob ich noch existiere, ob ich noch lebe. Und da wird ein kurzen Fall gemacht und dann ist das ein Okay. Eine Zwischenfrage noch. Gibt es eine Person, die jetzt im Besitz ihres Vermögens ist, die nicht in irgendeinem Amt ist? Normaler Mensch zum Beispiel. Nein, nein. Also alle, alle Personen, nein, die jetzt ihr Eigentum haben, sind entweder Richter oder sind Staatsanwälte. Staatsanwälte, ja, oder Rechtsanwälte. Oder Rechtsanwälte. Ja, ja. Oder ein Arzt. Der Arzt, ja. Der hat mein Wohnhaus. Nochmal, was hat er? Er hat mein Wohnhaus bekommen, wo ich vorher gewohnt habe. Er hat was? Mein Wohnhaus bekommen, wo ich gewohnt habe, wo die Familie gewohnt hat. Ja. Und das Haus ist sehr schön, das hat ca. 300 Quadratmeter Wohnfläche, 3 Stockwerke und es ist sehr gut befahrbar. Es sind 1500 Quadratmeter Land rundherum in einem Neubaugebiet und es ist, wie gesagt, 3 Wohnungen in diesem Haus. Das Haus ist optimal gebaut und liegt in einer sehr schönen, ruhigen Lage. Jetzt möchte ich noch wissen, was hat denn direkt bei Ihnen die Insolvenz ausgelöst? War es Finanzamt, Schulden oder? Finanzamt. Das Finanzamt und, nein, stopp. Ein Teil, das ist alles in einem gekommen. Das heißt, die Banken haben zum Schluss Insolvenz ausgelöst. Die haben die Kontos zugemacht und haben uns dann dementsprechend, dann kommt noch dazu, das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar, ich hatte 6 Nochmal. Wohnungen. Ja? Ja, ich hatte 6 Wohnungen vermietet. Ja. Und dann ist der Fuchsgruber hingegangen, der Detektei, also von der Detektei Fuchsgruber, der Mitarbeiter, ist bei die Mieter gegangen und hat erklärt, der Herr Thum hat die Wohnung nicht mehr. Zahlt diesem Mann keine Miete mehr. Mhm. Und dann, das ist normal, das ist eben so. Die Banken haben alles angezogen und allem drum und dran, weil wir hatten ja Einnahmen. Wir hatten ja an die 20.000 Euro im Monat Einnahmen. Wodurch hatten Sie die Einnahmen? Durch die Mieteinnahme. Und weil der Detektiv das vereitelt hat, hatten Sie die Einnahmen nicht mehr? Ja, genau. Und der Detektiv ist hingegangen, hat das erklärt, den Mieter, und die haben von heute auf morgen die Miete eingestellt. Allesamt? Alles. Auf einen Schlag. Ich meine, jeder Mieter? Ja. Und dann kam dann kamen die Banken, haben zugemacht und die haben das alles versteigert. Dann ist dieser Detektiv Hauptschädiger bei Ihnen. Ja, richtig. Das ist eigentlich derjenige, wo Sie auch selbst sagten, der Ihnen das erklärt hat, es sei ja alles aus dem Ruder gekommen und er sei beauftragt worden. Ja. War so, ne? Dann hat dieser Rädelsführer noch einen Auftraggeber hinter sich. Ja. So ist das. Also ist irgendjemand bei Ihnen, der viel Geld braucht für irgendwelche Zwecke, denn normalerweise macht man solche Geschäfte nicht, wenn man genug Geld hat. Wer ist denn bei Ihnen die führende Partei im Umfeld? Da kommt jetzt noch was. Wenn Sie jetzt was sagen, Partei. Partei. Folgendes. Und zwar, der Steuerberater, wie wir damals hatten, hat auch damit zu tun. Und dieser Steuerberater hat uns jetzt, Nochmal, und dieser? Dieser Steuerberater Fischer wurde festgestellt, dass dieser Steuerberater Fischer auch mit ihnen zusammenhängt. Und dieser Steuerberater Fischer hat uns jetzt eine Unterlassungserklärung gesendet vor 8 Wochen, ganz frisch. Diese Unterlassungserklärung besagt, dass ich den Mund halten soll und nichts sagen soll. Und da habe ich den Rechtsanwalt angerufen, wo dieses geschrieben hat. Und da hat ja dieser Rechtsanwalt auch gesagt, ich soll aus dem Saarland verschwinden und soll ja ruhig sein, sonst wird mir was zustoßen. Und jetzt kommt auch noch was, und zwar der Chef vom Finanzamt, also Saarland, der Hauptamtsleiter vom Finanzamt Saarland, der hatte vorige Woche noch mit mir ein Telefongespräch und hat mir auch gedroht, mich wegzuschaffen. Und da ich an den Finanzminister in Saarland, an den Herrn Jacobi geschrieben habe, oder eine E-Mail, weil ich jetzt nochmal belangt werde für Kfz-Steuer, soll ich jetzt zahlen für ein Fahrzeug, das ich nie besitze oder noch nie im Besitz hatte, soll ich von heute auf morgen Kfz-Steuern bezahlen. Und da habe ich dann rundum angemeldet, alles, was ich konnte, Finanzämter und auch Justizministerium, habe Strafanträge gestellt bei der Staatsanwaltschaft, dass ich erpresst werde. Ich soll zahlen für den Anhänger oder mir wird was zustoßen. Und das ist aktuell 14 Tage alt. Ja, das ist jetzt auch nochmal was ganz Neues. Ja, aber sagen Sie mal, welche Partei ist denn bei Ihnen dort führend im Umfeld? Die CDU. Die CDU. Ja, aber jetzt kommt der Hammer. Dieser Steuerberater, seine Sekretärin, ist Schatzmeisterin von den Grünen in Saarbrücken. Und dort wurde Ungereimtheiten festgestellt in der ganzen Sache bei den Parteien. Da geht es um 20 Millionen Euro. Und zwar ist es folgendermaßen, ich weiß nicht, ob Sie kennen, Victors Hotel Gruppe. Nein, kenne ich nicht. In Saarland ist der Chef davon, der hat 15.000 Leute beschäftigt und hat Hotelkette, der hat, was ich auch sagen möchte, und zwar Kliniken mit Psychiatrie, Kliniken, also Altersheime, wo dementsprechend Leute finanziell gut stehen und die Leute auch irgendwie Gelder verschwinden. Und diese Frau Britten, heißt die Ingrid Britten, die wurde jetzt auch mehrmals von Reporter im Saarland beauftragt oder praktisch angeschrieben alles. Sie soll öffentlich erklären, eine Transparenz in die Partei reinzubringen, weil sehr viel Geld veruntreut wurde und sehr viel Geld, Beispiel 400, 500 oder 600.000 Euro die Grünen Partei bekommen hat als Schmiergelder. Das ist hier im Internet noch zu lesen. Im Internet sind bestimmte Forume und Sachen, die kann man auch bei Ihnen, praktisch im Internet kann man das auch bei Ihnen erfahren. Und das ist die FDP, ein Hartmann, Dr. Hartmann, jetzt weiß ich der Vorname nicht mehr genau. Und dieser wird auch beschuldigt, momentan ist die Justiz ja zurückhaltend, klar, aber durch den Herr Ostermann, nennt sich der Victor Hotels, der Chef Ostermann, der hat dann einen Vorteil mit 20 Millionen Euro Steuerschulden, die braucht er nicht mehr zu zahlen. Also über 20 Millionen Steuerschulden hat der Ostermann, wie gesagt, mit den Victor Hotels, mit den Psychiatrien, der hat Altersheim, der hat sehr viele Leute beschäftigt, auch sehr große Konzern, also großer Konzern ist das. Und da hängen auch, wie gesagt, an die 20 Millionen, wo der erlassen bekommen hat. Was hat der? Die 20 Millionen Steuergelder erlassen bekommen. Ja. Er braucht die nicht zahlen. Ja. Das ist aber eine andere Baustelle. Das hat mit mir nichts zu tun. Haben Sie eine Videokamera für sich? Nein. Nur im Auto? Ja. Die ist fest installiert. Mhm. Haben Sie ein Stimmaufnahmegerät, Diktiergerät, irgendwas? Nein. Der hat auch nicht. Nein. Ja. Wollten wir immer schon mal kaufen, aber haben wir nicht. Ich kann Ihnen sowas mal zusenden. Und ja. Eine Kamera. Haben Sie ein Fotoapparat, digitale Kamera? Ja, digitale Kamera habe ich. Haben Sie Fotos von den Häusern und den Grundstücken? Ja, nicht nur Fotos, alles. Die kann ich sofort dementsprechend rüberwählen. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Bitte? Eine E-Mail-Adresse haben Sie? Ja, ja. Haben Sie meine gefunden? Ja, klar. Haben Sie schon auf der Webseite kriminalstaat.de mal ein bisschen nachgelesen? Ja, was ich alles dort. Aus Zeitgründe nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, höchstens eine halbe Stunde. Ja. Und dann musste ich weg. Aber das trifft genau zu. Also ich bin nur ein kleines Rad in dem großen Zähler drin. Das heißt nicht nur ich, wenn ich fertig bin, das heißt mein Vermögen ist weg. Ist erledigt. Dann kommt der Nächste dran. Das Finanzamt hat ein rotes Buch, auf Deutsch gesagt, eine rote Liste, da steht drin, Eigentum, die Leute haben, wie die Leute dann von ihrem Eigentum weggebracht werden. Und das ist gang und gäbe, das ist auch in der Öffentlichkeit hier gang und gäbe, dass die Finanzämter auch mit drin hängen und auch die Leute dementsprechend oder wie das Ganze System arbeitet, denke ich nur, dass das über die Justiz geht. Es ist ja keine richtige Justiz. Ja, genau. Also es gibt Mittelsmänner, die entsprechend... Die was? Es gibt Mittelsmänner, die dementsprechend die Sache weitergeben. Persönlich an bestimmten, ich habe vor einem Jahr ein Angebot bekommen, ich bekomme 5.000 Euro im Monat, wenn ich bestimmte Worte übertragen. Das heißt, ich fahre in Deutschland rum und werde bestimmte Worte und Sätze bestimmte Leute sagen. Also Geheimcode, kann man sagen. Genau. Das wurde mir angeboten. Da ich ja dann finanziell ruiniert wurde, das ist alles ein bisschen kurios, alles ein bisschen komisch, kam der Mann zu mir und ich kenne den nicht und da sagt er, ich biete dir 5.000 Euro im Monat an. Du kriegst ein Auto, ein schnelles Auto mit fast 400 PS und dann fahrst du nach Holland, du fahrst dorthin und dann bestimmte Sätze persönlich übertragen. Mhm. Ja. Sagen Sie noch einmal etwas, das habe ich eben nicht ganz verstanden wegen der Akustik. Das Finanzamt hat ein rotes Buch. Jetzt ja. erklären Sie mal von Anfang an, was Sie da wissen. Das rote Buch beinhaltet, dass jeder Bürger genau aufgelistet wird, was er an Eigentum hat. Jeder Bürger, wo bei dem Finanzamt zuständig ist, da gibt es praktisch ein rotes Buch oder eine rote Liste, auch bei Firmen. Und dann steht drin, dieser XY hat das Eigentum. Da wird besprochen, irgendwie wo, was, weiß ich nicht, was wir jetzt wegholen können. Da wird besprochen, dieser Mann lebt nicht mehr lange, schaffen wir ihn weg, in die Psychiatrie, 14 Tage später ist er weg, das Eigentum können wir aufteilen. Und so geht das schon Jahre. Das aber ist nicht schon ja, woher 15 wissen Sie, 20 Jahre. Sie, schon 15 bis 20 Jahre? Ja. Aber woher wissen Sie, dass die Absicht besteht, dass man die Leute ausplündert? Und woher weil wissen Sie, woher ich von Leuten gehört habe. Nochmal, von wem haben Sie das gehört? Von den Eigentümern selbst. Ich habe das selbst von Leuten gehört, die haben, das sind Zufälle. Die haben mir erklärt, die Tochter Beispiel hat mir erklärt, die war nicht in Deutschland, die war auf Studienreise und die hat mir dann telefonisch erklärt, ich soll auf die Mutter aufpassen. Die Mutter ist von heute auf morgen in die Psychiatrie geschafft worden, 14 Tage später war sie tot. Noch keinen Monat später war das Haus verkauft. Weg. Und die Tochter weiß von nichts, die ist nicht angeschrieben worden und gar nichts. Und das sind mehrere hunderte Fälle im Saarland, im Rheinland-Pfalz, überall. Ja, sagen Sie mir, woher wissen Sie, dass das schon 15, 20 Jahre? Da, teilweise ist das schon längere Zeit her. Das ist 96, 97, wo ich von bestimmten Personen. Diese Leute, Beispiel, ich habe Kontakt zu bestimmten Leuten, die in der Versicherungsbranche arbeiten. Und die Versicherungsbranche, das hört sich jetzt ganz krass oder komisch an, das hängt auch mit dem zusammen. Bestimmte Firmen bieten Rechtsschutzversicherungen an. Beispiel, ARAG bietet Rechtsschutzversicherungen an. Und sehr viele ältere Leute sind bei der Rechtsschutzversicherung ARAG. Daraufhin, wenn sowas passiert, werden bestimmte Leute wie Versicherungsvertreter werden konsultiert und dann heißt, wir haben unser Haus abgeholt bekommen. Wir haben hier eine Rechtsschutzversicherung bei Ihnen gemacht, tun Sie das bitte verfolgen. Weil diese Leute sind ja vorher 20 Jahre bei der ARAG versichert gewesen gegen Rechtsschutz. Früher hat es das ja nicht so gegeben. Mhm. Aber in den 90er Jahren hat das angefangen, dass die Leute verschwinden, ältere Leute verschwinden, weggeschafft werden und die Häuser dann dementsprechend aufgeteilt werden. An ganz Fremde? Nein. Auch in dem Mehrfamilienhaus, wo ich besaß, da war ein Betreuer, der hat an die 80 Leute betreut. Und durch irgendwelche Zufälle, wo ich mit dem Kontakt hatte, hat er mir nochmal, so... Nochmal, langsam. Und durch? Durch Zufall, wo ich mit dem Mann Kontakt hatte in dem Haus. Warten, nur nochmal einen kleinen Moment warten, die Verbindung ist wieder ganz schlecht. Ja, also mit diesem Betreuer, der hat ca. 80 Leute betreut. Ja. Und durch bestimmte Gespräche, wo man dann belanglos darüber spricht, hat er bestimmte Sachen erzählt und hat sich damit gebrüstet, dass er innerhalb von Monaten ganz schnell Geld bekommt, ganz schnelle Wohnungen bekommt. Ja. und hat dann ungefähr das System erklärt. Und das System ist genau das, was ich Ihnen gesagt habe. Die Leute werden verhaftet mit der Begründung, dass sie verwirrt wären und sie hätten dann falsche Sachen gemacht und solche Sachen. Also es ist an der Tagesordnung, würde ich heute sogar sagen. Und das ganz Besondere ist, immer freitagsabends. Freitagsabends werden bestimmte Sachen durchgeführt. Jetzt ist die Verbindung wieder ganz weg. Ich sage, freitagsabends werden die ganzen Sachen durchgeführt. Verstehen Sie mich jetzt nochmal? Ja, ja. So, mit der Begründung, freitagsabends ist niemand zu erreichen. Kein Rechtsanwalt, gar nichts. Ab 6, 7 Uhr freitags ist zu, überall. Mhm. Und dann hat die Justiz mindestens bis Montag, Dienstag, Mittwochs hat die einen Vorsprung. Und dann ist alles schon erledigt. Ja. Ja. Wie lange bleiben Sie noch dort wohnen, wo Sie jetzt sind? Weiß ich nicht. Ein paar Wochen? Das kann ganz schnell gehen, das kann auch noch ein halbes Jahr bleiben, ich weiß es nicht. Wie haben Sie mich denn im Internet gefunden? Zufall. Wonach haben Sie gesucht? Korruptionsopfer. Hm? Ich habe hier verschiedene Sachen mit Rechtsanwälten in Frankfurt, die auch Kriminalsachen, Korruption durchführen. Und die habe ich auch angemeldet, habe auch Unterlagen zugesendet vor 4 Wochen. Und ich habe denen erklärt, wenn sie mir Schadenssumme, zum Beispiel 5 Millionen Euro, wenn sie einen Schadenersatz Klage machen, bekommen sie von mir 1 Million Euro durch Honorarvereinbarung. Mhm. Das heißt, diese Rechtsanwaltskanzlei bekommt 1 Million als Honorar. Ja. Und der Rest bekomme ich dann. Und das Geld wird direkt nicht nach Deutschland transferiert, sondern irgendwo anders hin. Ja. So. Und der Mann hat auch groß getönt im Telefon, 3-4 Mal mich angerufen. Er macht sofort was, er macht das. Ich habe die Unterlage zugemailt, seitdem Ruhe. Mhm. Dann habe ich im Saarland 2 Rechtsanwälte und einen Rechtsanwalt, ein Herr Brenner, Karl Brenner, in Saarbrücken, der war Richter, der ist in Ruhestand. Ein was? Ein Richter, Karl Brenner, ja. Im Saarland, der ist im Ruhestand. Und der hat mir auch suggeriert, kommen Sie vorbei, ich mache alles für Sie. Der hat die Unterlagen bekommen, 0. Jetzt ist absolut, ich bekomme nicht mehr ans Telefon. Wollen Sie von mir Rechtsanwälte empfohlen bekommen? Ja. Kein Problem. Das ist gut. Ich werde mich, wie gesagt, in der nächsten Zeit mit Ihnen, es kommt immer pünktchenweise, weil, wie gesagt... Ich kann Ihnen auch einen kostenlosen Rechtsanwalt empfehlen. Ach, das wäre noch besser. Also, wie gesagt... Also, für eine dringende, eilige Sache, ne? Nee, da ist jetzt momentan nichts. Ja, gut. Da läuft alles durch. Aber ich würde gern, wenn ich den Schaden bezahlt bekomme, ja, bekommt auch der Rechtsanwalt ohne weiteres 30-40% oder 50% würde ich dem Rechtsanwalt abgeben. Das ist kein Thema. Wie lange ist der Schaden die Tat her? Ist das nicht verjährt? Ich denke schon. Wie lange ist es her? Das sind jetzt um die 2003. Nun muss man überlegen, es ist Nötigung dabei, dann ist die Verjährungsfrist ja 30 Jahre. Bei arglistiger Täuschung ist es auch 30 Jahre. Und diese räuberische Erpressung ist das ja auch, weil... Nötigung kommt, im Allgemeinen kann man Nötigung sagen. Ja, dann kommt noch dazu, der, wo das Haus auch mir enteignet hat, der ist hinter meinem Rücken, also hinter unserem Rücken ist er an die Münchner Hypothekenbank, hat denen Schmiergeld gegeben und hat das Haus dann dementsprechend die Grundschuld aufgekauft. 500.000 Euro muss er Schmiergeld gegeben haben, damit er die Grundschuld von diesem Haus bekommt. Aber Sie kennen niemanden, dem es ähnlich so ergangen ist wie Ihnen? Die sind tot. Die Leute sind tot. Wie viele etwa? Geschätzt? 4. 4 Menschen würden Sie... 4 Bauträger. Denen es ähnlich ergangen ist? Ja, alles Bauträger. Und zwar, der ist sogar nach meiner Meinung erschossen worden. Das ist vor einem Vierteljahr ein Herr Gräser von Saarbrücken. Der hat auch Prozess gegen die Stadt Saarbrücken. Der sollte 340 Millionen Schadenersatz bekommen. Der ist 2 Mal angeschossen worden. Und vor einem halben Jahr wurde er im Wald gefunden, angeblich Selbstmord. Beispiel. Angeblich, aber dann war es natürlich kein Selbstmord, weil er ja Geld bekommen sollte. Genau. Und wofür sollte er dieses Geld bekommen? Ja, der hat auch Bauträger In Saarbrücken wollte er ein riesengroßes Wohngebiet bebauen, hat die Grundstücke schon gekauft von der Stadt Saarbrücken, ja. Hat Baugenehmigung, alles zugesagt bekommen, hat auch Investoren gehabt für dieses große Bauobjekt. Und da wurde von heute auf morgen wurde vom Bauamt alles entzogen. Die ganze Baugenehmigung und allem drum und dran. Und ich hatte mit diesem Herr Gräser auch Kontakt. Und das war dieser Fall in Saarbrücken, wo der Herr Gräser vom Bauamt her, von der Stadt Saarbrücken, alles entzogen bekommen hat. Soviel ich weiß, auch nicht nur entzogen, sondern enteignet. Mhm. Und da waren mehrere große Prozesse. Der ist bis vor das Grundbundesgerichtshof, hat gewonnen. Das ist alles nachzulesen im Internet, hat, wie gesagt, 340 Millionen zugesprochen bekommen von bestimmten Gerichten, genau weiß ich nicht mehr, und hat nachher vom Europäischen Gerichtshof auch noch zugesprochen bekommen. Ein Jahr später war er tot. Er sollte Geld bekommen, es war ihm sicher, und dann war er tot. Ja. Ja, der ist im Wald aufgefunden. Ich habe die Unterlagen noch im Internet, also im Internet ist gekommen, dass er aufgefunden wurde, angeblich Selbstmord. Und was nie der Fall ist, überlesen wir, wenn einer Geld bekommt, bringt sich doch keiner um. Und schon gar nicht bei der Summe. Genau, ja. Dann ist er ermordet worden. Ich denke. Ja, wahrscheinlich. Ich habe die Saarbrücker Zeitung angeschrieben mit diesem Fall, aber keine Antwort bekommen, weil in der Saarbrücker Zeitung sind drei Leute, ein Herr Ihl, ein Herr Jung und noch ein Herr Weber, die sind Gerichtsreporter und die sind mit dem Gericht involviert. Das heißt, die arbeiten mit dem Gericht zusammen. Und nach Recherchen haben wir ja festgestellt, auch Reporter, wo nur noch bestimmte Sachen zum Schriftstück bringen, das heißt nur bestimmte ausgewählte Sachen. Das wissen Sie ja. Das haben Sie einen Stift in der Hand? Ja. Ich empfehle Ihnen jetzt noch eine Webseite. Ja. Regina? Klein. Egal. Minus? Ja. Minus, ja. Bornstein? Bornstein.de. Da sind Filme enthalten, die ich Ihnen empfehle. Ja. Regina-Bornstein. Finden Sie auch in der Suchmaschine? Ja, ist kein Thema. Ist haben Sie auch die Webseite endzeiter.de sich schon angesehen? Ja, aber nur kurz. Ich hatte heute Mittag keine Zeit mehr. Ja. Und war weg. Jetzt die ganz wichtigste Frage. Wie können Sie mir helfen? Ich kann Ihnen die Rechtsanwälte vermitteln, die selbst ruiniert sind und die das für Sie sicherlich nach Absprache machen können. Das und eine Rechtsanwältin hat noch ihre Zulassung, die wird sie vielleicht verlieren. Da muss man gucken, dass man einen neuen findet. Aber es gibt Möglichkeiten. Nur nicht jeder kennt diese Rechtsanwälte. Sie kennen wahrscheinlich auch nicht den Herrn Schrammen, den Herrn Schmidt, den Herrn Putzhammer, den Herrn Thorsten Ramm, die Frau Greta, den Herrn Plantico. Kennen sie alle nicht. Nee. Alle geschädigt. Ja, ist klar. Weil, und Frau Bornstein selbst. Die Frau Bornstein, die ich eben erwähnte, war auch Rechtsanwältin, bis man versucht hatte, sie umzubringen. Ja, dann kommt noch eine Kleinigkeit, das ist aber ein Nebenschauspiel. Nochmal, was war jetzt? Ich sag, da ist noch eine... Ja? Verbindung ist wieder weg. Oh, jetzt geht's nochmal besser? Ja, jetzt geht's wieder. Ja, und zwar, da gibt's jetzt noch ein kleines, was ich sagen möchte, durch den ganzen Stress, wo wir hatten ja alles verloren, wurde auch... wie bei verschiedenen anderen, unsere Vermieter aufgesucht und uns durch die Vermieter gesagt, wir sollen ausziehen, wir sollen verschwinden. Mhm. Und wir hatten die Miete alles ganz normal bezahlt und da sind wir in ein Haus gezogen, Mehrfamilienhaus. Das steht auf einer Giftmülldeponie mit schweren Dioxinen, mit komplett vergiftet, was wir aber nicht wussten. Mhm. Und leider Gottes gibt es in diesem Haus auch mehrere Todesfälle. Das ganze Haus ist verschimmelt, wird auch jetzt angeboten zum Verkauf, weil wahrscheinlich hat dieser Mitinhaber von den sechs Eigentumswohnungen, wo das Haus hat irgendwie Angst bekommen. Und der wohnt mittlerweile auch nicht mehr in Deutschland, weil er auch wahrscheinlich, was genau, wir wissen es nicht, aber nur als Beispiel, dieses Objekt wurde mehrfach von verschiedenen Gemeinden verkauft an privaten Investoren und das war eine Mülldeponie als Bauland. Mhm. Und dann hinten dran ist jetzt noch immer noch eine große Schotterfirma, die tut Recycling-Schotter mit Giftmüll machen. Ja. Was unmöglich ist im Saarland, das gibt's normal nicht. Das heißt, die Abfälle von den Kraftwerken, den ganzen verbrannten Asche, Sondermüll, ja, wird per LKW dorthin transferiert, pro Tag 40 LKW, und wird in den Schotter mit recycelt, öffentlich, alles als Rauchwolke. Und Fakt ist, so 50 bis 100 Meter weiter weg war ich bei einem Mann gewesen, der ist Polizist. Und das war ein Zufall. Wir suchten eine andere Wohnung. Da habe ich den Polizist, ich wusste aber nicht, dass der Polizist da ist, habe ich den gefragt, ob ich das Haus mieten kann. Und er sagte, um Gottes Willen, das Haus muss abgerissen werden. Das ist hochvergiftet. Seine Eltern sind an diesen Giften verstorben. Seine Eltern? Der Polizist kann aber nichts machen, dann werde er sofort entlassen. Und das ist ein Ortsteil von einem Ort Illingen hier. Und wie gesagt, es ist ein Wohnhaus? Ja, 6-Familienhaus. Das wird auch verkauft. Im Internet steht das momentan. Und dort, wo das Haus ist, wird jetzt dieser Giftschotter abgekippt? Die ganze Jahre schon, 20 Jahre. Ja, wo denn? Im Hinterhof? 30 Meter hinten dran. Hinter dem Haus, 10 Meter hinter, nee, noch nicht mal, 7 Meter hinter dem Haus, fängt die Mülldeponie an. Können Sie es fotografieren? Selbstverständlich. Gut. Noch eine andere Sache. Haben Sie mal geguckt, ob Ihre Gegner in einem Service Club sind? Rotary Club oder Lions Club? Roundtable, Logen? Was ist das? Service Club? Weiß ich nicht, was das ist. Das muss man wissen. Rotary Club. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten mal einen Polizeipräsidenten. Der ist aus dem Dienst entlassen worden, wegen gewisser korrupter Dinge. Wir haben einen jetzigen Polizeipräsidenten, der noch schlimmer ist. Da habe ich ähnliche Dinge erlebt wie bei Ihnen. Nicht ganz so schlimm. Mir hat man auch mit Erschießung gedroht. Und wir hatten einen Polizeidirektor. Der ist auch mit entlassen worden. So habe ich es im Sinn. Allesamt sind Mitglied im Rotary Club. Die Justizministerin Bayerns, Beate Merk, ist Mitglied im Rotary Club. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, Mitglied im Rotary Club. Angela Merkel ist Mitglied im Rotary Club. Und wenn bei Ihnen keiner Mitglied im Rotary Club ist, dann wäre das schon auffällig. Sie können mal recherchieren. Sie kennen all den Lafontaine. Der Peter Müller kennen Sie auch, unser früherer Ministerpräsident. Und wer? Und den Herr Lafontaine. Ja. Im Saarland, der war ja jetzt vier, fünf Jahre war der ja weg. Ist ja, jetzt kommt er nochmal hoch. Und ich denke, da gibt es auch verschiedene Minister, die damals korrupt sind und Geld unterschlagen haben, ein Herr Klint. Mhm. Und die sind eine bestimmte Gegend oder bestimmte, wie soll ich mich da ausdrücken, die haben immer bestimmte Treffen. Und ich habe das durch bestimmte Leute gehört. Man hat ja auch Kontakt durch irgendwelche Leute, die dort auch noch sind. Durch das, wo ich in verschiedenen Flugplätzen sind und mit Leute Kontakt haben, wo sehr viel Geld haben. Sehr viel Geld heißt, das sind Leute, die sind Multimillionär und alles. Aber die spreche ich nicht an darauf. Aber wenn die bestimmte Sachen sagen, sie gehen dann und dann in den Club, die sagen nicht den Club, dort ist der Lafontaine, dort ist der Schröder, dort ist der und der. Dann kann das mit dem parallel sein, denke ich mal. Ja, kennen Sie den Paragraphen 129 StGB? Nein. Das muss man wissen. Bildung und Unterstützung krimineller Vereinigungen. Das ist alles Wahrheit. Sie können das alles Schriftform bekommen. Alles in Schriftform, auch die Kaufverträge, auch die Enteignung, auch die Psychiatrie, alles in Schriftform. Ich würde mit einer Fernsehkamera kommen. Ja, muss ich. Wenn es Ihnen recht ist. Muss ich die erstmal noch mit meiner Frau sprechen? Ja. Weil weiß ich nicht genau, was jetzt kommt. Wie gesagt, das muss eine Überlegung sein. Das geht nicht von heute auf morgen. Sie werden dann informiert. Mhm. Ja. Und da muss immer den Schutz von mir noch sein, damit ich noch weiterleben kann. Weil Menschenleben ist nichts mehr wert. Das wissen Sie ja. Mhm. Das ist heute gang und gäbe, dass man da Leute wegschafft. Weil die Politiker wollen ihre Sache haben, wollen ihr Geld haben und wollen ihre Häuser auch behalten. Es sind nicht nur Politiker. Ja. Das, ja, genau. Denken Sie an die Geschäftspraktiken der Russenmafia. Dazu kann ich Ihnen auch was zusenden. Das sind Wirtschaftsverbrechen, die bei Ihnen begangen worden sind. Organisierte kriminelle Wirtschaftsverbrechen im Stil der Russenmafia. Ja. Sie hatten auch zwischendurch im Telefonat etwas erwähnt mit Moskau. Ja. Was war das? Ich habe das nicht verstanden. Sie hatten wen kontaktiert? Berlin, das ist die Moskau Agentur für Inkasso. Inkasso Moskau in Berlin. Ja. Und mit denen hatte ich nicht telefonisch Kontakt, sondern über ein anderes Land, nicht Deutschland. Die wissen nicht, wer ich bin. Die wissen nur eine andere E-Mail-Adresse. Hm. Und habe nachgefragt. Die wollen aber gleich 80% haben. Hm. Das heißt, für mich bleibt nichts mehr übrig. Hm. Und meiner Meinung ist, wenn die wissen, wer ich bin, wie gesagt, das haben wir nicht über Deutschland gemacht. Und wenn die wissen, wer ich bin, dann wissen die genau meine Unterlagen. Wenn die alles haben, bin ich ganz schnell vom Fenster. Hm. Das ist meine Meinung. Da haben sie 100%. Verstehen Sie, die fragen in dem Moment auch nicht nach, ob ich weiter existieren oder nicht. Hauptsache, Sie haben das Geld und Sie haben die Forderung. Darf ich ein Foto von Ihnen veröffentlichen? Ja. Gut, senden Sie mir einfach, was Sie haben. Ja. Und wir machen erstmal hier Schluss. Ich melde mich wieder. Ja. Okay. Danke. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Wiederhören. Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Stärkeren sich entfalten können, damit den Schwächeren in unserer Gesellschaft geholfen werden kann. Das ist das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft. Das müssen wir in unserem Land leben. Das hat sich in 60 Jahren bewährt und das muss fortgesetzt werden. Und meine Damen und Herren, Sie brauchen starke Abgeordnete hier vor Ort. Und deshalb bitte ich Sie, und da bitte ich auch wieder alle, die aus Kassel kommen und aus der Umgebung, hier aus Nordhessen, überlegen Sie noch mal genau, wer hat in den letzten Jahren etwas dafür getan, dass Ihre Region sich gut entwickeln konnte?